du guckst nach hinten und dir fällt ein alter Mercedes-Benz-Wagen auf, der mit schnellerer Geschwindigkeit als die üblichen Straßenverkehrsteilnehmer die Straße runterfährt. Hinter uns her. Oder in die andere Richtung. Er ist hinter euch und fährt schneller als die anderen. Okay. Und das ist aber nicht das Auto von dem, wie hieß er noch gleich, der uns Torenschkin hinfahren sollte? Torenschkin, ja. Nein. Okay. Dann würde ich mal die anderen darauf hinweisen. Schauen Sie mal nach hinten bei Gelegenheit. Da ist ein ziemlich schneller Wagen hinter uns. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder ob jemand unseren kleinen Diebstahl bemerkt hat. Ja, ich würde auch rausgucken und mir das Auto anschauen, aber ich kenne das nicht. Also. Ich würde gerne meine Fahrkünste ein wenig erproben, ob ich ihn nicht irgendwie an der nächsten Ampel abgehängt bekomme. Durch schneller fahren oder einfach... Durch geschicktes Anfahren und Abbremsen, sodass ich so gerade in die Kurve gehe, wenn es rot wird und dann halt die ganze Ampel wieder voll ist. Okay, dann mach das mal bitte. Ein Fahrmanöver, ich würde jetzt noch nicht eine erschwerte Probe machen lassen. Mach erstmal eine normale. Das... Nein, habe ich nicht geschafft. Du möchtest aufgrund der Informationen, dass euch vielleicht jemand verfolgt, möchtest du dein besagtes Manöver machen und fährst einfach ganz oll über Rot. Und schneidest mal beinahe einen dickeren Lieferbulli. Ich heb so die Hand, so entschuldigend. Und es macht so wup, wup, wup. Sie fahren ja wie der Teufel. Aber die Frage ist ja dann, fährt das Auto, was uns verfolgt, auch über Rot? Ja. Okay. Er meint es also ernst. Vielleicht sollten wir uns etwas überlegen. Eines der Fenster an der Seite wird runtergekurbelt und ein Mann mit einer Mütze lehnt sich etwas raus. Oh nein. Also der ist er direkt hinter uns oder ist dann noch ein Auto dazwischen? Es ist ein bisschen Distanz dazwischen, aber kein weiteres Auto. Hm. Erkennt man den Mann? Das mach mal bitte eine mach mal eine Wahrnehmungsprobe. Mach mal. Was macht man denn da? Man kann ja nur Verborgenes erkennen, im Endeffekt. Ist das nicht auch so ein bisschen Intelligenz dann einfach, oder? Naja, es geht mir ja darum, wie du mit den Augen, wie schnell du das erkennst, so. Und, Intelligenz in dem Moment. Die Stärke der Augen. Ja, würfel mal auf Augenstärke. Mach nur mal Verborgenes erkennen. Okay. Ich könnte auch eine kombinierte Probe sonst aus Geschicklichkeit und Intelligenz machen. Ja. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Okay, aber ich nicht, ne? Nur sie. Nee. Also ich mach mal Verborgenes. Ja. Haha, ich hab's geschafft. Mhm. 24. Das ist ein uniformierter Mann. Oh. Ich drehe mich quasi wieder ins Auto rein und meine nur ganz trocken. Ich glaube, wir haben ein Problem. der Herr dort scheint irgendwie von offizieller Stelle zu sein. Ich glaube, wir sind nicht ganz unerkannt geblieben. Ist es ein Polizist? Beziehungsweise unentdeckt. Kenne ich, was das für eine Uniform ist? Oder sieht es einfach nur offiziell aus? Nö, es ist eine Uniform. Du erkennst nicht sofort, dass es jetzt irgendein Polizist ist oder so. Aber auf die Entfernung wäre das auch schwierig. Okay. Also es ist keine Sirene an. Okay. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, woher der herkommt, aber es sieht eindeutig nach Uniform aus. Also weiß ich nicht, ob das jetzt klug ist, hier weiter zu fliehen oder... Naja, sollen wir uns direkt stellen oder... Weshalb könnte er uns denn überhaupt in Verdacht haben? Hat uns irgendjemand entdeckt? Luisa, fährst du weiter fix durch die Gegend? oder normal? Ich versuche mich natürlich an... Oh Gott, bin über Rot gefahren. Aber der hat uns ja vorher schon verfolgt, ne? Oder ist er nur hinter uns hergefahren? Tja. Was kann ich nicht irgendwie auf... was kann man denn würfeln? Also ich könnte, ich meine, es kann ja auch sein, dass der einfach, dass es ein Polizeiwagen war, der zufällig schnell hinter uns hergefahren ist, dann gesehen hat, dass ich über Rot gefahren bin und jetzt natürlich hinter uns her ist. Das heißt, wenn wir die Kiste einfach nur verstecken, dann kriege ich einen Strafzettel und das Problem ist gelöst. Dürfte ich auch Scham würfeln? Der hat uns ja schon vorher verfolgt, also ich weiß nicht. Also wir vermuten, dass er uns verfolgt hat. Wen willst du denn einschabieren? So aus dem Auto zurufen, hey, süßer. Ja, ja, so ungefähr. Das kannst du gerne machen. Du kannst gerne dich aus dem Auto lehnen und hey, süßer rufen. Paul, reißen Sie sich zusammen. Also ich mach mal. Ja, das ging leider daneben. Eva wollte. Ich hätte ihm sehr gern kokett aus dem Fenster zugewunken. Aber ich dachte gerade, Paul ruft. Ich hab dich gehört. Ja, aber. Du lehnst dich zwar so aus dem Fenster, aber so deine Haare werden so komplett in dein Gesicht gelegt. Komisch aussieht. Richtig. Sieht sehr deppert aus. Ja, ich habe viele Haare im Mund und ziehe den Kopf wieder zurück und sortiere meine Haare. Ins Auto, nicht, dass der Mann plötzlich auf uns schießt. Ja, ich beobachte ihn weiter. Ja, was macht ihr? Anhalten, schneller fahren, normal weiterfahren. Oder? Ja, noch ja. Aber aus dem, warte mal, war das Beifahrerfenster oder? Ja. Okay, also sind mindestens zwei. Aber er hat die, er hat keinen Alarm oder also keine Sirene an oder sowas, was er. Ich glaube auch nicht, dass das die Polizei ist. Dann würde ich mich auf alle Fälle in sehr befahrenen Gegenden weiter aufhalten. Also ich würde jetzt nicht in irgendeine Gasse abbiegen. Und würde mich auch weiter an die Straßenverkehrsregeln halten. Dann würde er dich in der Geschwindigkeit, die er fährt, einholen. Aber was sollte er machen? Er kann ja nicht anfangen, plötzlich... Ja gut, er kann alles machen, ne? Er kann theoretisch anfangen, auf uns zu schießen, wenn er eine Waffe hat. Ich weiß nicht, wie weit er gehen wird. Ist irgendwie... Nee. Also ich würde vorschlagen, solange wir unsere Köpfe und Hände bei uns im Fahrzeug behalten, passiert ja nun erstmal nichts Schlimmes und vielleicht könnten sie einfach kleinere Umwege fahren, einfach mal so ein bisschen in der Gegend herumfahren, um zu schauen, ob sie uns überhaupt weiterhin verfolgen, wenn wir tatsächlich nochmal weiterfahren. Vielleicht könnten sie sich auch kurz das Nummernschild einmal notieren, vielleicht hilft uns das irgendwann nochmal weiter. Ja. Ach Gott, wann Nummernschild, ich überlege gerade, wann Nummernschilder da überhaupt schon ein Ding, oh Gott. Bestimmt. Wann wurde das Nummernschild erfunden? Das muss ich jetzt googeln. Ich weiß nicht, wann das weiß ich nicht. Ja, sogar Fahrräder am Ende des 19. Jahrhunderts ein Nummernschild. Okay. Ja. Du kannst dir gerne ein Nummernschild aufschreiben. Das hat HTE86. Und du wolltest ein bisschen die andere Bahn fahren, ne? So ein bisschen schnell dich an die Verkehrsregeln halten, aber ein bisschen anders. Ja, aber schon, also nicht in einsame Gegenden oder so. Also ich möchte schon im Zweifelsfall Zeugen für irgendwas haben. Oder. Okay. Ne? Also, ja. Dann mach mal bitte nochmal eine Probe, eine normale auf Autofahren. Ich habe eine 30 gewürfelt und ich habe 40, ja. Ja. Das klappt auch. Ohne weitere Vorkommnisse kannst du ganz normal fahren, wie jemand, der fährt und mal so die Straße nimmt, wo ein bisschen mehr los ist. Wie aber schon angekündigt, kommt der Wagen näher. Und wer guckt nach hinten gerade eben zufälligerweise mal? Eva? Also ja, ich sortiere noch meine Haare. Okay. Also ich gucke auf jeden Fall nach hinten. Dann siehst du jetzt, dass in dem Auto sogar 3 Leute sitzen. Es sind wohl 2 Uniformierte. Und es könnte sein, dass der Hansmann ohne seinen ausladenden Hut hinterm Steuer sitzt. Ach du Scheiße. Okay. Leute, ich glaube, Herr Hansmann verfolgt uns. Ich bin mir sind nicht Sie ganz sicher, aber... Ja, schauen Sie noch mal hin. Also ganz sicher bin ich mir nicht, aber irgendwie kommt mir die Person am Steuer bekannt vor. Jetzt ich habe meine Haare fertig sortiert und würde auch mal aus dem Fenster gucken. Ja, also du siehst es genauso. Also der Eindruck bestätigt sich. Okay. Mir wird so ein bisschen mulmig. Das habe ich nicht erwartet, dass er uns tatsächlich verfolgt. Luisa, ich bin ja so schnell da wieder rausgekommen. Der war ja, als wir die Halle verließen, gerade erst an seinem Stand angekommen. Also das ist schon seltsam. Ja. Luisa, ich glaube, der Hansmann sitzt hinter uns im Auto. Wir können das aber beide leider nicht bestätigen. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir einfach so schnell wie möglich an unseren Bestimmungsort zurückkehren. Aber können wir da einfach hinfahren und ihn mitnehmen? Ich meine, er würde ja dann herausfinden, wo der geheime Zugang ist, sozusagen. Wenn er der Scharlatan und Hochstapler ist, den Hastings in ihm sieht, dann wird er uns wohl schützen, oder nicht? Tja. Ich hätte auch die Hoffnung, dass Herr Hastings dann entsprechende Sicherheitsvorkehrungen trifft. Aber man weiß es natürlich nicht. Ist der Korenschkin irgendwo? Ihr habt das Auto jetzt in der ganzen Zeit nicht gesehen, nee. Okay. Naja, aber die Frage ist, wie lange können wir hier noch so weiterfahren? Wäre es nicht so oder so gut, sich Richtung der Kneipe da zurückzubewegen? Wo du die Worte aussprichst, lehnt sich die Person, also der Beifahrer, etwas weiter raus und zielt wohl mit einer Luga auf euer Auto und kneift ein Auge zu dabei. Der will auf meinen Wagen schießen. Geben Sie Gas. Fahren Sie schneller. Ich ziehe Paul so am Kragen wieder zurück. Naja, also ich mache mich ganz klein. Ich ducke mich hinter dem Sitz. Okay, ich muss mal was würfeln. Ihr hört einen Schuss. Ihr hört einen Schuss, der allerdings weit noch von euch entfernt ist und irgendwo in eine Häuserwand einschlägt, der nicht wirklich sehr gut gesetzt war. Möchtest du dein Fahrstil ändern oder möchtest du immer noch da so wie ein braver Verkehrsteilnehmer langtuckern? Nein, ich möchte habe ich eine Ahnung, wo zum Beispiel sich Polizei aufhalten könnte? Nee. Weil ich meine, ein schießwüchtiges Auto könnte ja vielleicht Interesse bei der Polizei. Ja, das stimmt schon. Also wenn eine Streife irgendwie vorbeifahren würde, das würde natürlich dann Probleme geben. Wenn ich Richtung Hafen fahre, dann müsste doch auf alle Fälle Polizei und sowas. Die haben da nochmal eine Wache, ja. Die David-Wache. Ich kenne doch die David-Wache. Die gab's doch bestimmt damals schon. Ich fahr zur Reeperbahn. Sie war auf der Reeperbahn. Also du möchtest was eine bestimmte Ecke auf jeden Fall schon mal ansteuern. Okay, Reeperbahn. Ja, also es kommt drauf an, die Messe ist ja, glaube ich, recht weit, also die ist, glaube ich, im Norden. Ich weiß jetzt nicht, wo wir waren. mit in dieser Kneipe. Es reicht ja, wenn du grob sagst, dass du das ansteuern willst. Es reicht ja, wenn du das ansteuern willst. Die Frage für mich interessanter wäre, willst du irgendwie ein bisschen wilder fahren, damit ihr nicht Schüsse abbekommt? Absolut. Ich möchte Aufmerksamkeit erregen, auf alle Fälle. Und möchte alles dafür tun, dass wir irgendwie vielleicht demnächst mal auf Polizei stoßen. Vielleicht wäre es ja auch klug, man kann doch bestimmt die Kiste unter einem der Sitze oder so verstecken. Ja, das könnte er machen. Dass man im Zweifelsfall, wenn wir da auf andere Personen stoßen, keine Aufmerksamkeit auf diese Kiste lenken. Was meinen meine Begleiter? Ich meine, ich möchte das ja nicht alleine entscheiden. Die Frage ist, wenn die Polizei sich einmischen würde, würden die sagen, die haben uns eine Kiste gestohlen? Oder würden die gar nichts zur Polizei sagen? Das kann ich halt nicht einschätzen. Ganz kurz, ihr habt nicht viel Zeit, ihr seid gerade am Fahren. Eigentlich müsste Lisa jetzt selbstständig mal das Steuer in die Hand nehmen. Ihr könnt euch natürlich Sachen kurz mal zurufen oder sowas oder Informationen teilen, aber das muss jetzt schnell passieren, ansonsten haben die eingeholt und haben eine viel bessere Feuerposition. Ja, aber sie hat ja schon gesagt, in welche Richtung sie fährt, oder? Ja, ja, aber dann also haltet es kurz. Genau, also wenn, sofern ich keine Einwände höre, also ich würde das natürlich laut sagen, mein Plan, dass ich jetzt uns ein bisschen Hilfe beschaffe und dann natürlich in der Annahme, dass wenn da jemand schießt, dass der den Ärger bekommt. Ja. Und uns geglaubt wird. Ja, eben, also ich meine, wem wollen sie glauben? Den friedlichen, unbescholtenen Bürgern oder denen mit der Pistole? Also ich würde auch sagen, so Richtung Polizei ist schon mal gut. Und dann, wenn wir die sozusagen da, also genau, also das wäre jetzt der Plan. Gut, von dir hätte ich noch gerne eine, also Luisa, eine erschwerte Fahrenprobe, wenn du bewusst mehr Speed geben möchtest, mehr ausweichen möchtest, ein schweres Ziel darstellen möchtest. Okay, ja, ich probiere es. Eieiei. Ich würfel derweil mal, ob die drei Schüsse, die abgefeuert werden, ob die überhaupt da was passieren können. Also ich müsste eine 20 würfeln, habe aber eine 24. Okay. Also ich fahre nicht ganz scheiße, aber ich fahre auch nicht. Der Typ setzt drei weitere Schüsse ab von seiner Luger. Hat also vier jetzt abgegeben. Das Auto kommt wieder ein bisschen näher und die dritte Pistolenkugel trifft, macht mal bitte alle drei einen Glückswurf. Mein Auto. Und dein Auge. Oh Gott, ich habe eine 98. Oh mein Gott, ich habe eine 100. Wir sterben hier. Ja. Ich habe eine 52. Oh Gott. Ja, ich bin tot. Oh nein. Der Paul. Ach, der Paul. Da muss ich jetzt aber noch fairerweise, muss ich noch... Oh Gott, die Rüstungsklasse von dem ollen Auto. Ich hab einen Panzer. Henrik, ein Panzer. War das nicht ein sportlicher Wagen? Ein sportlicher Panzer. Ein sportlicher Panzer. Ja. Ferrari-Panzer. Die gab es damals. Also, das haben wir hier doch irgendwo. Ja, der eine Treffer. Ihr habt schon sehr, sehr, sehr schönen Glückswurf gerade eben gemacht. Ja, super, ne? Ich würfe jetzt gerade noch mal kurz mit dem W10. Ich mache das jetzt so. Paul, dich trifft ein Schuss und eine Faustfeuerwaffe. Liegt ungefähr bei einem W10, da der Treffer allerdings auch von dem tollen Super-Panzer-Auto ein bisschen natürlich was abfängt. Ja. Würfel ich jetzt nur einen halben Wert und habe eine 7, 3, also 4 auf, mache ich aufrunden, hast du 4 Schadenspunkte weggesteckt und zwar trifft dich, ich mache den Körpertrefferwürfel, der Fairness halber auch nochmal, trifft dich in die Brustgegend. Ungünstig. Na gut. Es wird natürlich so sein. Ja, ich bin froh, dass es nicht der Kopf war, sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Das ist irgendwie, okay. Ja, gut. Oh Gott, ich bin getroffen. Oh, diese Schmerzen sind unerträglich. Ich würde gerne auf erste Hilfe würfeln. Dann aber bitte erschwert. Wenn du irgendwas, was willst du machen? Ich habe ein Skalpell ja immer dabei. Ich schneide ihn auf. Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin. Es tut jetzt schon so weh. Ich würde die Kugel gerne rausholen, um Vergiftung durch minderwertiges Material zu vermeiden. Und einfach irgendwie halt Stoff auf die Wunde drücken, damit das nicht ausblutet. Dann hätte ich gerne noch eine Autofahrenprobe von Luisa. Aber nur zum ruhig halten, damit du mit einem Skalpell, mit einer, warte mal, erstmal die Autofahrenprobe. Mach erstmal die Autofahrenprobe. Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was ich tue? Natürlich darf weiß ich das. Darf ich noch meine Umhängetasche nach hinten werfen, weil ich habe nämlich eine kleine Medizintasche dabei. Ja, das darfst du, das darfst da du. Da ist bestimmt auch Alkohol und sowas, so Kleinigkeiten. Okay, aber ich würfle jetzt. Ich versuche, oh Gott. Vier! Dieses okay. Auto schwebt vor dann, über dann, die Straße. Dann macht bitte, das ist ja schön. Dann macht Eva bitte ihre Probe normal auf Erste Hilfe. Aha, nicht der Schwert. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe es geschafft, 27. Du kannst die Blutung so weit stopfen, dass kein weiteres Blut aus Pauls Körper strömt. Und der Schuss wurde glücklicherweise etwas von dem Auto abgefälscht, denn dir ist durchaus bewusst, dass etwas weiter links oder rechts oder oben oder unten und mit mehr Wucht vor allen Dingen ein inneres Organ durchaus hätte einen Schlag abbekommen können. Okay, also ich... Wie sieht es aus? Ist es schlimm? Werde ich sterben? Beruhigen Sie sich. Sie sind hier in guten Händen. Aber ich dachte, Sie behandeln nur tote Menschen. Das haben Sie richtig im Kopf behalten. Das freut mich, dass Sie in dieser Lage sind, noch so zu denken. Ich bin aber tatsächlich auch in der Lage dazu, Menschen am Leben zu erhalten, wenn es mir denn am Herzen liegt. Wenn ich will. Okay. Ja, also es scheint mir nichts Lebensbedrohliches zu sein. Es ist natürlich schmerzhaft, das sehe ich. Ja, das ist es allerdings. Schwierig ist natürlich, dass sie bluten. Also sie müssen diesen Stofffetzen einfach gut auf die Wunde draufdrücken. Ja. Und wir sollten aber wirklich so schnell wie möglich auch gute medizinische Hilfe bekommen. Das sage ich so halb sehr dafür. Lassen Sie uns zu einer Polizeiwache fahren. Wenn die sehen, dass ich angeschossen bin und dass auf unser Auto geschossen wird, dann da werden die keine weiteren Fragen stellen. Die werden unsere Verfolger als die Täter sehen. Ganz oder ich fahre direkt zu einem Krankenhaus, da müsste doch eigentlich auch Polizei sein, oder? Ist das nicht so? In Hamburg? Ja, gut. Das ist natürlich auch möglich. Also ich empfehle ein Krankenhaus. Okay, dann glaube ich das. Das ist schön. Ihr stellt fest, das Auto muss ja ein bisschen ruhig gehalten werden auch, und ihr seid ja trotzdem ja zügig gefahren. Die Verfolger sind noch einen Ticken näher gekommen. Und wenn ihr nach hinten guckt, ja, es ist definitiv der Hansmann hinterm Steuer. Die zwei Leute, die bei ihm sitzen, tragen eine Uniform. Das ist aber keine Polizeiuniform, die sie da tragen. Es sieht eher wie so ein privater Sicherheitsdienst aus oder sowas? Nee, auch nicht. Vielleicht irgendeine andere Institution, die irgendwie in Konkurrenz steht zu dem hier, zu unserer Janis. Haben wir denn, gibt es denn... Janusgesellschaft, genau. Ist ja auch wieder nicht. Warte mal. Wer guckt denn jetzt nach hinten? Ah, Paul. Du hast doch bestimmt mal nach hinten geguckt. Also Eva, ja nicht so. Also ich gucke schon ständig nach hinten. Jetzt zwischendurch, als da mit dem Skalpell an mir rumgeschnitten wurde, war ich vielleicht kurz abgelenkt. Aber da ich Angst vor weiteren Schüssen habe, schaue ich schon regelmäßig nach hinten, damit ich irgendwie rechtzeitig in Deckung gehe. Mach mal bitte einen Geschichtswurf. Geschichte? Ja. Das habe ich sogar geskillt. Oder? Nein. Okay. Ich habe 78, okay. Und 43 habe ich als Wert. Also. Okay. Die Schüsse, wenn er wieder welche absetzen würde, wären jetzt durchaus besser zu platzieren. Ob er jetzt euch anschießen wollte oder ob er das Fahrzeug an sich zum Stehen bringen wollte, könntet ihr allerdings nicht sagen. Ich rufe nochmal aus. Fahren Sie schneller! Sie kommen immer näher. Ich gebe alles. Soweit es geht. Okay, wir machen es nochmal so. Ich werde jetzt auch mal nochmal darauf würfeln. Die werden versuchen, euch jetzt zu überholen. Und habe eine 11. Mach du bitte auch nochmal, Luisa. Ja. Ich habe eine 98. Was ist denn das? Oh nein. Und der Wagen setzt sich vor euch und bremst euch immer mehr aus. Einer der Insassen, der Uniformierten, lehnt sich nach hinten, hält die Pistole zwar auf euch, aber drückt nicht ab und bringt euer Auto immer weiter zum Stehen. Panik macht sich unter Umständen bereit. Ich hätte gerne eine Stabilitätsprobe von euch allen. Kann man nicht irgendwie nach links oder so ausweichen? Oder Nur wenn du was wegrammen würdest. Das wäre vielleicht eine Idee wert. Naja gut, erstmal Stabilität. Nicht geschafft. Ich habe es geschafft, 34. Ich habe 91. Oh. Also Paul ist mit den Nerven völlig am Ende. Mach durch. Ich habe so eine Stabilität. Bitte fahren Sie schneller, fahren Sie weg hier. Ein Augenblick, ich muss mir nicht sterben. Beruhigen Sie sich. Es tut so weh. Ich drücke den Lappen weiter in die Wunde, in der Hoffnung, ihn irgendwie zum Schweigen zu bringen. Paul, du darfst dir erstmal 2 Stabilitätspunkte abziehen. Na gut. Ich habe ja so viele. Ich hab's ja. Wie war es bei Luisa? Ich wie würfle ich auf Stabilität? Du hast ja einen Wert von 50. Ja. Und da musst du wirst ja bei 1 oder beziehungsweise unter 1 wirst ja wahnsinnig. Also du musst halt in dem Moment, das ist wie eine normale Fertigkeitsprobe. Okay, also ich muss auf 50 mindestens kommen, ne? Also alles unter 50. Ja, habe ich geschafft. Okay, du behältst die Nerven soweit. Willst du, also mal angenommen, du rammst jetzt nicht links und rechts irgendwie Leute weg und gibst andere Leute weiter in Gefahr. Würde das Auto vor euch ausbremsen, aber nicht schießen, willst du ausreißen oder nicht? Ausreißen heißt dann irgendwie an denen vorbei, oder? Ja, irgendwie, also es kann sein, dass du jemanden vielleicht deswegen überfährst oder ein Auto wegdrängst oder sowas in der Ecke. Also eigentlich möchte ich natürlich keine Unschuldigen da gefährden. Ich weiß nicht, inwieweit es klappt, dass ich irgendwie stark abbremse und versuche sozusagen zu wenden dabei. Einen U-Turn willst du machen. U-Turn. Ja. Sehr schön. Ich möchte einen U-Turn machen. Ja, das hätte ich gerne, aber von der, hier, wie heißt das, kritisch? Also von der schwierigsten Art mal eine Probe. Oh. Einen U-Turn zu machen mit einem Auto. So, Chance, lieber Online-Würfel. Chance soll dir gegeben sein. Lieber Online-Würfel, bitte verkack das jetzt nicht. Nein! Ich habe eine 19 und hätte eine 8 gebraucht. Okay, du setzt das Manöver an. auch gar nicht so schlecht, aber das Problem bei der Sache ist, dass die dann auch schalten, also wissen, okay, sie versucht jetzt das Manöver, geben noch mehr Geschwindigkeit ab, sodass ihr du mehr seitlich, er mehr mit seinem Hinterteil vom Auto ineinander fahrt. Es gibt einen kleinen bis mittelschweren Crash. Ich schlag zusammen. Paul schreit einfach nur. Du werdet ordentlich durchgeschüttelt. Ich drücke aus Versehen diesen Lappen immer weiter in die Wunde rein. Ah! Ja. Und ihr, die Leute sind nur ein bisschen nach vorne geruckt. Also die hat es nicht ganz so fies erwischt. Euch, dadurch, dass ihr euch in die Seite gefahren sind, dann mehr. Und ihr steht da jetzt auf der Straße. Die Wegen um euch rum fahren weiter. Die hinter euch in einiger Distanz fahren langsamer. Leute steigen aus dem Auto aus. Aus dem, was euch verfolgt hat. Was wollt ihr machen? Können Sie weiterfahren? Also ich möchte erstmal einmal gucken, wie es Morcherie geht, weil das ist jetzt natürlich eine ganz schlimme Sache und ich möchte jetzt wissen, dass meinem Hund es gut geht. Sie kläfft, ganz schlimm. Sie kläfft. Lass. Aber das heißt, sie lebt. Wenn sie kläfft, lebt sie. Super. Okay. Frag das mal Eva. Geht es Ihnen gut hin? Ja, ich glaube, mein Finger ist aus der Seele die Wunde von Paul gerutscht, aber sonst alles in Ordnung. Es tut echt extrem weh und ich habe große Angst. Okay, wir können diese Kiste nicht aufgeben. Wenn ihr auch den Druck von der Wunde nehmen würdet, würde das auch wieder anfangen zu bluten. Aber solange ihr das jetzt den Druck aufrechterhaltet, ist okay. Kriege ich dieses Auto denn noch irgendwie gestartet und... Also es ist jetzt aus. Also das, du kannst es gerne versuchen, ja. Ich möchte es versuchen. Muss okay. Ich das würfeln? Du lässt es, machst da mal mit dem Zündschlüssel rum und es hört sich sehr abgewürgt an. Geht aber nicht weiter. Ich befürchte, wir müssen den Wagen verlassen. Oh nein. Ja, Luisa, dann müssen Sie mir bitte helfen, die Kiste zu tragen. Ich glaube, Paul ist nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tragen. Die drei sind ja auch schon ausgestiegen und haben euer Auto in einem, das sind ja drei Leute. Einer steht vor, also an der Front bei euch im Auto und einer links und einer rechts sind fast auch da. Der Hansmann setzt sich da an die Spitze. Und links und rechts die Leute, die Uniformierten, könnt ihr jetzt auch klar erkennen, und das sind sogenannte Nationalsozialisten der SS, die sich, die eine relativ neue Erscheinung sind in Deutschland, aber die ihr durch Funk und Fernsehen schon mal so vernommen habt, dass diese politische Strömung sich wohl in Deutschland formiert und auch dadurch, dass ein Buch erscheint dieses Jahr, was von der politischen Strömung sehr erwartet wird. Ja, ich sehe das. Ich erkenne jetzt die Uniform und schimpfe so vor mich hin. Identitäres Gesindel. Einer der beiden deutet auch an, dass ihr die Fenster runterkurbeln sollt. Wo ist denn mal der Herr Korenschke, wenn man ihn braucht? Ich kurbel runter. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Einer der Männer... Hat Luisa ihre Bluse noch aufgeknöpft? Also ich hab sie nicht zumachen sehen. Also. Ich glaube, ich möchte das nicht. Ich möchte sie zuknöpfen. Okay, es ist in Ordnung. Die beiden tragen jeweils eine Pistole, eine Luger. Der eine hätte jetzt, er hat ja vier Schuss abgegeben, hätte auch kein volles Magazin mehr, andere wahrscheinlich schon. Der Hansmann scheint nicht bewaffnet und hat nur eine Tasche bei sich, mehr aber auch nicht. Also er sieht jetzt nicht irgendwie eine fette Schrotflinte in seiner Hand. Und einer der Männer meint dann, ich glaube, ihr habt etwas, was uns gehört. Raus damit. Ich kann meine vorlaute Schnauze so ein bisschen nicht halten und strecke so meinen Kopf raus. Aber ich habe sie doch gar nicht gesehen heute. Was haben Sie heute nicht gesehen? Ja, na Sie, wir kennen uns doch gar nicht. Wie kann ich denn etwas von Ihnen stehen? Ein Spaßvogel, was, so. Ich nicht kenne. Ein Spaßvogel und er will dir wohl mit der offenen Hand wohl eine Backpfeife geben. Ja, ich ziehe den Kopf schnell wieder zurück. Ich habe gute Reflexe. Okay, es war auch mehr so als Druckmittel, jetzt zu verstehen und nicht als, ne? Dann meint er nochmal, Kiste raus jetzt, aber zack, zack. Wir haben hier nur einen verwundeten Mann. Also, wir haben hier keine Kiste. Hansmann. Paul stöhnt so auf. nur ins Krankenhaus. Bitte, bitte lassen Sie mich in Frieden. Hansmann? Und Hansmann kommt dann etwas, lehnt sich etwas rüber und meint, ja, das sind die drei. Das sind die drei. Seitdem die da waren, ist die Kiste weg gewesen. Und dann meint der andere, ja, Georg, ich hab's gesehen. Die sind doch da, die haben sich irgendwie dahinter dann postiert und haben dann mit ihren diesen komischen Chemikalien irgendwas hantiert. Habe ich genau gesehen. Ja, gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dafür Beweise haben. Ich war die ganze Zeit bei dem Herrn Hansmann. Der eine der beiden, der wo Georg heißt, hebt seine Waffe und meint dann, ich will mich nicht nochmal wiederholen. Entschuldigen Sie, aber ist es nicht ein Fall für die Polizei, wenn hier angeblich ein Diebstahl vorliegt? Das ist ein Die sollten wir doch dazu rufen, denke ich. Das ist ein Fall für die NSDAP und uns gehört nämlich der Inhalt dieser Kiste. Raus jetzt damit. Welche Kiste denn? Wir haben hier keine Kiste. Nochmals. Daraufhin greift der Georg nach dem Türgriff und will sie aufreißen. Ich möchte irgendwie so laut rumschimpfen und schreien und nach der Polizei verlangen, dass vielleicht Umliegende irgendwie da was von mitbekommen und vielleicht ein bisschen Zivilcourage zeigen. Also, darf ich auch würfeln? Ich will auf Zivilcourage würfeln. Du kannst mal auf Erscheinung würfeln, ja. Auf was? Auf Erscheinung. Du die richtigen Sachen holst. Erscheinung. Ja, habe ich geschafft. Okay, du gibst ziemlich laut von dir zu erkennen, dass da irgendwas nicht richtig ist. Es gab ja vor allen Dingen ja auch einen Auffahrtenfall. Es ist jetzt in der Seitenstraße gewesen, nicht in der Hauptstraße. Das aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass sich gleich irgendwie Leute dann dazugesehen oder irgendwas passiert. Das treibt aber diesen Georg und seinen Kumpanen Hans, so wie ich ihn nenne, und den also die beiden, nur noch mehr an. Und beide ruppen jetzt die Tür auf, außer jemand wirft sich dagegen, also versucht sie wieder zuzuziehen und versucht euch unsanft auf die Straße zu werfen. Weißt du was? Haha, ich mach mal eine Stärke. Warte mal, wir sitzen, gefahren ist Luisa. Luisa, ich brauche mal von dir eine Stärkeprobe. Eine Stärkeprobe. Habe ich nicht geschafft. Okay. Was hast du denn gewürfelt? Eine 85. Eine 85. Er ruppt dich aus dem Auto und schmeißt dich auf die Straße. Dann lag, wer war denn Beifahrer vorne? Das muss dann ja eigentlich, wenn hinten... Darf keiner. Also eigentlich kann da niemand gesessen der haben. Der saß Mon Cheri. Gut, dann ist die Tür dann dementsprechend auch. Nee, ja, gut, warum soll er die aufreißen? Nee, dann muss er ja da hinten aufgerissen haben. Aber dann hätte ich gerne mal eine Probe von Paul auf seine Stärke. Mhm. Geschafft. Was hast du gewürfelt? 32. Allerdings, das ist gut, aber der Mann ist ruppiger und stärker, auch vor allen Dingen in deinem Zustand, und packt dich auch am Kragen und zieht dich so weit aus dem Auto, sodass nur noch Ava drin sitzen kann. Lassen Sie mich los! Ich bin verletzt! Die Schwein! Er fixiert dich mit seiner Pistole und ebenso wird auch Luisa mit einer Pistole fixiert, wie sie da jetzt am Boden liegt. Und Hansmann meint dann zu Ava, tun Sie lieber, was die beiden sagen. Ansonsten, ich weiß nicht, das sind schon harte Hunde. Ich würde mich nicht mit denen anlegen. Tun Sie lieber, wie ihn geheißen. Nach all dem, was wir gemeinsam erlebt haben. Schnauzelhund. Meint Georg. Also seien Sie doch mal ehrlich, Sie werden doch keinen Mord auf offener Straße begehen. Er zieht einen Hebel zurück an der Waffe. Okay, wollen wir es darauf ankommen lassen? mir fällt meine große Schnauze quasi aus dem Gesicht. Macht da irgendwer von den Passanten irgendwas? Es eilen von weiter, also es gucken schon Leute aus dem Haus, ja. Es gucken Leute von oben aus dem Haus. Der Hansmann macht sich ran, an das Auto zu gehen, während die anderen beiden ja fixiert sind. Und von weiter hinten rufen schon Leute irgendwie, brauchen Sie einen Arzt? Und läuft zu Fuß her, aber das wird noch eine Minute so dauern, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich würde rufen Sie die Polizei! Und der ruft zurück, die Polizei ist schon unterwegs! Die Wachtmeister sind unterwegs! Ja gut, ich kriege ja von diesem Getümmel nicht so viel mit. Ich kann das nicht abschätzen, wie weit die da schon da sind. Und würde anfangen, diese Kiste unter dem Sitz hervorzuzerren. Okay. Weil mir die Situation gerade doch zu heikel wird. Und der Hansmann kommt näher und meint, ja genau, meine Kiste, ich hab's doch gesagt. Komm, geben Sie mal her und dann können wir das ganze Schauspiel schnell beenden und dann können Sie wieder nach Hause ziehen. Und er streckt seine Hand aus, damit er die Kiste greifen kann. Kann ich mich mit meinem Hintern so zur Tür platzieren, dass er nicht sieht, ob diese Kiste offen ist oder nicht? Verborgenes Erkennen, bitte einmal. Ob mein Hintern das sehen kann. Ob dein Hintern groß genug ist, damit er die Kiste verbirgt, ja. Das wäre wohl eher Statur oder sowas. Oh nein, 87. Also der Versuch, wenn du ihn unternehmen möchtest, würde sich so nicht anbieten. Aber du kannst ja, also versuch, mach einfach, was du meinst. Ja, okay, ich drehe mich quasi um, so damit ich mit meinem Hintern quasi zu twinnen, um mit dieser Kiste so angedeutet aus dem Auto auszusteigen. Ja. Und versuch aber den Deckel so ungesehen aufzuklappen und die Sachen daraus zu räumen. Aber du bewegst dich ja schon, wie, du willst sie auskippen, während du so quasi schon... Nee, ich beug mich so halb über diese Kiste drüber und tu so, als würde ich die da rausziehen, weil die ist ja schwer für eine Person, also nicht ganz so schwer. Aber ich versuche halt diesen Deckel so leicht hochzuheben und mit der anderen Hand so die Sachen rauszuräumen und unter den Sitz zu schieben. Okay, du kannst... Damit ich ihm quasi nur die Kiste gebe, also die leere. Ja, du kannst es anfangen. Du greifst als erstes den Nebelstift und greifst auch dann danach diese metallene Muschel, dieses Ding. Dann aber schnellt die Hand von dem Hansmann hervor und zerrt an dieser Kiste und meint dann, gib jetzt her, du Lump! Gib jetzt, das ist meins! Okay, ich falle ihm mit der Kiste quasi entgegen. Okay, und der Inhalt, er ergießt sich etwas auf der Straße, nicht komplett, aber es gibt schon einen ordentlichen Rums, Kiste fällt hin, du fällst etwas neben die Kiste und die beiden, dieser Hans und Georg, meinen dann, ha, verdammt noch eins, los, helf ihm mal, und dann lassen sie gerade von euch ab. Versuchen ganz, ganz schnell die Sachen, die rausgekullert sind und auch einer der Kristalle ein bisschen angebrochen, so was abgesplittert, räumen das ganz schnell wieder rein und schlagen dann den Deckel wieder zu. Ja, bitte? Habe ich diesen Nebelstift noch in der Hand und dieses Metallstecke? Wolltest du ja unter den Sitz machen. Okay, also habe ich das geschafft? Ja, du hast die in der Zeit schnell noch wegentwenden können, ja. Okay, gut. Ich würde dann sagen, entschuldigen Sie, lassen Sie mich bitte mich hinsetzen, mir geht's sehr schlecht. Ich bin verletzt. Ich würde da versuchen, mich so ins Auto zu setzen in der geöffneten Tür. Die sind nur noch interessiert an dem Inhalt der Kiste. Okay. Dann setze ich mich so ins Auto, dass ich so ein bisschen den Sitz verdecke, wo das runtergeschoben wurde. Aber das heißt, Sie haben ja auch Ihre Waffen weggesteckt, oder? Naja, so, also ja schon. Der eine hat seine Waffe ganz weggesteckt, der andere hat sie noch so in der Hand und macht mit einer Hand das alles zu. Und die versuchen zu dritt den Kram halt so schnell wie möglich da rein und Also sie überprüfen auch gar nicht, was da jetzt irgendwie potenziell fehlen könnte. Nee, sie sehen ja, da liegt ja alles. Okay, dann würde ich Paul gern irgendwie so gestikulierend unter den Sitz deuten, dass er das irgendwie holt oder so. Ja, kann ich da irgendwie hingreifen, ohne dass die das mitbekommen? Du, nee, eigentlich nicht. So von dem, wie es jetzt gestellt ist, so wie ich mir das jetzt vorstelle, in dem Moment nicht. Die sind aber auch so ziemlich fertig mit der Kiste. Die haben ja zu dritt das eingeräumt und konnten das soweit schnell wieder rein. Hans und Georg haben die Kiste auch schon links und rechts gepackt. Und Herr Hansmann macht Anstalten auch schon wieder in das Auto, in deren Auto einzusteigen. Na gut, dann ist es ja vielleicht gar nicht nötig. Ja gut, ich liege halt immer noch so halb auf der Straße rum und versuche aufzustehen und mir den Schmutz von den Kleidern abzuklopfen. Aber reicht uns das, was wir haben? Weil ich habe die Option, eine Waffe zu ziehen. Also ich glaube, dass die beiden, also die Kristalle wären ja, glaube ich, auch gut gewesen, aber ich glaube, die beiden Gegenstände sind schon so die wichtigsten. Oder wie habt ihr das so verstanden? Ich weiß halt nicht, inwieweit wir nochmal die Möglichkeit haben, an die Sachen ranzukommen, ne? Weil jetzt kennen die uns ja. Mhm. Oder vor allem der Herr Hansmann. Und jetzt sind die so abgelenkt, dass ich könnte es probieren. Ja, das können wir eh nicht absprechen in dem Moment. Von daher musst du das als Charakter selber entscheiden, okay. Glaube ich. In dem Moment, wo ich sehe, dass die jetzt irgendwie mit sich beschäftigt sind und gerade die Waffen nicht auf uns richten und ich eine Gelegenheit wahrnehme, würde ich gerne meine Waffe ziehen. Was hast du nochmal für eine Waffe? Ich habe einen Taschenrevolver. Ein Taschenrevolver. Wie viel Schuss hat der in der... So ein Sechser-Revolver? Ist das so, wie man sich den vorstellt? Ich glaube, ja. Also ich habe nur Taschenrevolver aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist ja so ein kleiner, also es ist ja jetzt kein Monsterkaliber. Reise Revolver. Gucken wir mal, wie sieht das denn aus? Ach so, okay, ja, da sind schon, du hast da schon ein paar Kugeln im Lauf. Ich möchte ja auch gar nicht schießen, ich will ja, ne, also ich bin ja jetzt in einer bedrohlicheren Position und ich bin ja auch nicht so ganz so schlecht darin. Mit dem Schießen. Okay, erklär, was hast du vor? Ich möchte denen klar machen, dass sich gerade das Blatt gewendet hat. Bleiben Sie stehen! Und die, wen du jetzt unmittelbar im Fadenkreuz hättest, ist der Hansmann, der nur sachte geschützt ist durch die Autotür. Die anderen beiden wollen wohl die Kiste hinten einladen und sind nicht unmittelbar im Feld soweit. Aber den Hansmann soweit, ja. Und der bleibt vor Schreck stehen. Ich glaube, sie sollten uns die Kiste übergeben. Oder vielleicht sogar noch besser, wir sollten vielleicht die Wagen tauschen. Das wäre so doof, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Laden Sie die Kiste da ab und legen Sie die Waffen, werfen Sie die Waffen weg und treten Sie zur Seite. Ich glaube... Wo zieht es genau hin? Auf den Hansmann? Der Hansmann ist ja unbewaffnet. Der hat ja eigentlich nichts. Sagen wir es mal so, ich möchte schon den Eindruck erwecken, dass ich den Hansmann gleich erschieße. Und das ist ja scheinbar die wichtige Person. Aber ich möchte mehr eigentlich auf Georg oder Hans zielen. Weil wenn der einer sich umdreht, möchte ich schießen. Okay. Also, oder schnell irgendwas machen. Der Hansmann nimmt das auch so wahr, als ob du ihn versuchst anzuzielen. Nein, tut sie das nicht. Das ist es nicht wert. Diese Leute, diese Nationalsozialisten haben mich dazu gezwungen. Sie haben gesagt... Sie können das alles, sie brauchen das alles für ihre Forschungszwecke. Ich bin nur der Mittelsmann hier. Ach, halten Sie die Klappe. Während alle so ein bisschen abgelenkt sind, würde ich halt gucken, dass ich diese beiden Dinge, die da jetzt unter dem Auto liegen, nehme und in meiner Jackentasche verstecke. Ja, das kannst du soweit in der Zwischenzeit gut tun. Die beiden, Hans und Georg, nicht zu verwechseln mit Hansmann und Georg, nein, Hans und Georg, gucken sich an, sind etwas unschlüssig, sehen das auch so, dass du auf den Hansmann zielst, also nehmen das so zumindest so wahr. Mhm. Und der Georg meint dann zum Hans, war Teil der Aufgabe, den Hansmann? Nee, eigentlich nicht. Und gucken dann und machen dann Anstalten, mit der Kiste wegzulaufen. Wegzulaufen? Wegzulaufen. Also, die sind doof, ne? Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, jetzt einen Nazi zu erschießen. Also, das lohnt sich immer, würde ich sagen. Weil es nicht so toll ist. Oder ob wir mit dem Hansmann vielleicht noch ein paar gute Infos bekämen, wenn wir jetzt mit dem einfach abhauen. Naja, das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus, oder? Vielleicht ist er dann so eingeschüchtert, nachdem du einen der beiden erschossen oder angeschossen hast, dass der dann... Ja, ich würde gerne... Also ich möchte keine lebenswichtigen Organe verletzen. Aber ich möchte schon ein bisschen wehtun. Und zwar... Ah, es ist mit Pistolen immer so eine Sache, weißt du? Ja, also, ne... Ja, du willst jetzt keinen Headshot machen. Du willst jetzt nicht... Das ist klar. Genau. Gut, ja, also... Ne? Ich frage mal anders. Machst du einen ungezielten Schuss? Nee, ich möchte gern zielen. Okay, zielen, dann musst du aber zumindest 10% von deiner... von deinem 10% als Strafe aufnehmen vom Würfelwurf. Also hast du nicht 70, sondern nur noch 60. Was für einen Vorteil habe ich denn, wenn ich gezielt, also klar, wenn ich ungezielt schieße, ist es dann treffe ich irgendwo. Genau, dann würde ich hier wieder meinen Körpertrefferwürfel einfach benutzen, um zu bestimmen, wo du getroffen hast. Ja, dann ziele ich halt irgendwo hin. Okay, gut. Dann mach das mal. Die beiden können auch nicht, die laufen zwar weg, sind aber durch die Kiste so weit gebunden, dass ich da jetzt auf dem Ausweichen irgendwie oder sowas drauf verzichten würde. Okay, also ich probiere mal. Okay, ich habe eine 29 gewürfelt und ich habe 70. Ja, dann ist ja alles gut. Dann hast du ja sehr gut getroffen. Das heißt, ich mache jetzt ein W10 Schaden. Ja, genau. Körpertrefferwürfel sagt, in die Brust hast du geschossen. Okay, ich habe eine 5. Ach ja, das ist doch mal solide. du triffst den einen der beiden in die Brust. Von hinten, augenscheinlich hat er auch nicht irgendwie eine Rüstung an oder sowas, das nicht. Und geht schreiend zu Boden, die Kiste poltert schon wieder auf. Der andere wird ein bisschen mitgerissen von dem Ganzen und ist so auf den Knien, der andere auf dem Boden, schreit und windet sich und sag meiner Mama, dass ich sie liebe. Ich rufe, das habt ihr verdient, ihr Schweine. Ich beglückwünsche Luisa zu ihrem fabelhaften Schuss. Und der, bin ganz begeistert. Der Typ, der andere, aus der offenen Kiste, daher wo reit, das kann er alleine nicht alles wegtragen, auf Dauer, versucht sich schnell die Taschen voll zu machen. Schießen Sie nochmal, hier, er will abhauen mit den Sachen. Kann ich Morcherie drauf auf ihn hetzen? Oder ist der noch bewaffnet? Ist das ein... Ja, die hatten ja beide eine Waffe. Kampf-Bulldog. Französische Bulldog. Ich weiß nicht, ob das so böse wirkt. Also. Ja, er soll ihn ja nur davon abhalten. Oder sie soll ja nur davon abhalten, dass er sich da die Taschen voll macht. Er soll ja nur abhauen. Aber ich habe Angst, dass er noch eine Waffe oder sowas hat. Angst ist gut. Angst höre ich gerne in diesem Rollenspiel. Angst ist sehr gut. Okay. Ich schieße nochmal. Du schießt nochmal. Auf den anderen oder auf den, der... Was genau? Nicht auf den, der schon auf dem Boden liegt, sondern auf den anderen, um ihn daran zu hindern, sich die Sachen zu schnappen. Okay. Möchte... Ja. Okay, tu das. Ich schieße. Und habe eine 9 gewürfelt. Ich werfe nochmal mit dem Körperwürfel. Der rechte Arm... Der rechte Arm. Und jetzt nochmal mit dem W10. Habe ich eine 3. Du triffst ihn genau genommen sogar in die Hand, mit der er die Sachen einsammeln wollte. Krass. Und die, die jetzt ein Loch ziert, in die er dann durchguckt und dann meint, oh mein Gott, Und lässt dann auch davon ab, hält die sich mit der anderen noch heilen Hand und verfällt in Panik und gibt Fersengeld. Gut so. Ich möchte jetzt auch Richtung Kiste laufen, damit hier nicht nochmal irgendjemand an die Kiste angeht. Ja, okay, da liegt nur der eine, der, der sich windet vor Schmerzen auf dem Boden. Und was macht denn der Hansmann gerade? Der Hansmann bleibt stockstarr stehen, beide Hände von sich gestreckt. So, wow. Okay, ich möchte die Sachen, die da liegen, möchte ich in meine Tasche, also nicht in die Kiste tun, sondern in meine Tasche packen. Ja, das ist ein bisschen aufwendig, aber ja, es geht. Und vor allem die Kristalle, das ist halt ein bisschen doof, da brauchst du vielleicht noch einen zweiten, der auch noch mal ein paar Kristalle mitnimmt, wenn du ja, die mitnehmen möchtest. Ich würde mich an den Hansmann wenden und sagen, steigen Sie doch mal in das Auto. Genau. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Es wäre nur nett, wenn Sie Ihrer Freundin sagen, dass Sie vielleicht die anderen Pistolen, vielleicht, also die Pistole vielleicht wegstecken. Das wäre nett. Sehen wir dann. Steigen Sie doch erstmal ein. Ja, natürlich. Gute Idee. Ich wollte mich eh nach neuen Partnern umsuchen. Und er setzt sich in das Auto, quetscht sich da hinten so, also auf einen der Beifahrersitze. Da konnten ja vorne drei sitzen. Achso. Der da jetzt auf dem Boden liegt, ist der tot? Oder nee, der ist noch nicht tot. Ich würde versuchen, dem die Waffe wegzunehmen. Ja, das, der ist ohne Gegenwehr, dem kannst du ihm aus der Mantel-Innentasche kannst du ihm einfach die Luga entnehmen, ja. Okay, dann nehme ich die und ziehe nochmal so auf seinen Kopf und sage zu ihm, vielleicht sollten Sie Ihre Lebensentscheidungen bezüglich Ihrer Parteizugehörigkeit und auf wen Sie so schießen nochmal überdenken. Und dann bringst du ihn um. Nein, lass ihn da liegen. Ich gehe dann auch ins Auto. Okay, du kannst dir gerne eine Luga aufschreiben. Ja, nice. Ich möchte dem Menschen, der da am Boden liegt, gerne feste gegen die getroffene Schulter treten. Das, der war in die Brust getroffen, der andere. Ach, war ja... Ja, gut, dann kicke ich ihn halt so an den Brustkorb ran, sodass es nicht wehtut. Das unterschreibt deinen theoretischen hippokratischen Eid sehr und da hast du einen hippokratischen Eid? Nee, wenn du da einen Leichnam... Das habe ich mich gerade auch gefragt. Es ist eigentlich ein Medizinstudium, aber da ich ja nicht als Ärztin arbeite und da das Ganze eh menschenverachtend ist, kann ich da schon mal zutreten, finde ich. Ja, okay, du you take your point, du trittst ihm noch mal. Und steigt ins Auto ein. Ja, das quittiert er noch mit einem Fluch, den du lieber so nicht gehört hättest. Ja, kann ich mitleben. Ich überlege, ob ich mit unserem Herrn Hans mal hinten einsteige und ihn halt mit der Waffe festhalte und Eva das Auto steuert. Das Auto ist so, ich weiß es jetzt bei dem speziellen Auto nicht so, ich kenne es aber durchaus so, dass vorne auch das Auto es gibt, wo Leute zu dritt sitzen können, also links Fahrer einer und die, dann hast du so eine quasi gepolsterte Bank, wo dann zwei sitzen können und hinten kann halt auch nochmal jemand dann sitzen. Also könntet ihr vorne zu dritt sitzen und hinten einer. Wie ihr das so machen wollt. Achso, hinten kann nur einer sitzen, oder? Nee, können auch schon zwei, drei sitzen. Ist halt ein bisschen die Frage, wie ihr aufteilen wollt, das Ganze. Ich würde ihn natürlich, ich würde ihn nach hinten packen. Genau, aber nicht hinter den Fahrersitz, sondern dann, also ja. Daneben. Ich setze mich hinter den Fahrersitz und die anderen beiden sitzen vorne, sodass er halt niemanden ins Steuer greifen kann oder weiß ich, was man da in Panik alles so. Willst du nicht fahren? Eva fährt. Ach so, ich fahr doch. Ich kann doch auch fahren. Okay. Ja, ich kann nicht so gut fahren und jetzt auch gerade in dem Moment sowieso nicht. an euch von einer Seitenstraße fährt ein euch bekanntes Auto, rollt heran. Das ist das Auto von dem Herrn Korenschkin. Rollt heran und wartet etwas in der Distanz mit laufendem Motor